Hörspielpreis der Kriegsblinden 1974. Die repräsentative Würdigung übernahm seinerzeit der Bundesaußenminister und spätere Bundespräsident Walter Scheel. Ort der Preisverleihung: Deutscher Bundestag, Bonn.